Telekom Fernsprecher Gartenfeldplatz, Ecke Gartenfeldstraße an Radio Apure. Zu einer derzeitigen Ausrüstung gehört eine ältere Dame, die hier auf einer Mauer sitzt und einen Apfel verzehrt. Zur Ausrüstung in meiner unmittelbaren Umgebung gehört dann noch ein Elektrokasten, auf dem ein Graffiti draufgesprüht ist, auf dem ein lustiges Gesicht zu sehen ist. Ansonsten hier Gartenfeldplatz, wo alles sehr aufgeräumt aussieht. Keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.